Sie steht auf der Wiese an der Leine. Neben ihr rot eine Plastikschüssel. Sie bückt sich und hängt Wäsche auf. Das Haus hinter der Wiese gehört ihr, ihren missratenen kleinen Töchtern, ihrem Mann, der dienstlich abwesend ist, dem auch. Der Oktobermorgen ist gut zu ihr, und jetzt ist sie ein Haustier, das Wort Freiheit unbekannt. Sie wehrt sich und zieht Falten an Land. Eben war da noch die Kindheit, an nichts anderes erinnert sie sich. So weit hat sie es längst gebracht, was hatte man als Kind doch noch für Macht? Und unter anderem ist Frieden. Man spürt ihn schon ganz schwach. Und unter anderem ist Frieden. Wann schläft sie, ist sie wach. Die Frau ist 36. Nein, diese Gegenwart konnte keine Zukunft für sie sein. Sie wollte immer in Bewegung sein. Sie wollte nichts zweimal tun. Sie wollte, sie wollte, sie wollte. Sie wollte? Sie muss! Mit der Wäsche kann man praktisch alles machen. Und auch die Frau, die fühlt sich ausgelaugt und ausgesaugt. Sie holt die Tochter vom Kindergarten, beaufsichtigt Schularbeiten. Und sie wollte mal nur tun, was Sinn hat. Dann packt sie die Gitarre ein, welch Lied will noch von ihr gesungen sein. Und unter anderem ist Frieden. Man spürt ihn schon ganz schwach. Und unter anderem ist Frieden. Wann schläft sie, ist sie wach. Und alles, alles, alles, alles, alles das. Alles das bin ich. Den Mut, das zu sagen, den wollte ich auch mal haben. Ich wollte etwas für den Frieden tun, aber nicht, um eine Eins zu kriegen, eine Prämie oder eine jubelnde Zeitung. Das tausendmal wiederholte, was nützt das? Was nützt das, wenn nichts Neues dazu kommt? Ich könnte noch um viel mehr Angst haben. Um viel, viel mehr Angst. Ich glaube fest daran, dass der Frieden nicht von meiner Seite bedroht ist. Aber wenn ich das erklären könnte, wem würde es nützen? Ich kann nur sagen, was ich verliere. Dieses zähe, langsame Leben. Das oft vollbrachte Traurigsein, für dieses Glück höre ich nicht auf zu schreien. Und unter anderem ist Frieden. Man spürt ihn schon ganz schwach. Und unter anderem ist Frieden, Frieden, Frieden. Dann denke ich mal nicht nach. Den Mut, das zu sagen. Den Mut, das zu sagen. Den Mut, das zu sagen, den wollte ich auch mal haben.